Achtung, Achtung! Der Alpinenkampf ist entbrannt. Die Verschiebung der Positionen der Finnen untereinander hat stattgefunden. Salminen, der lange Runden hindurch führte, hat die Führung an Askola abgegeben. Isa Hollerlich an zweiter Stelle. Und ein weiteres Mal geht der Japaner nach vorn. Murakoso hat aus unerschöpflichen Kraftgruben auf einmal wieder die Stärke gefunden, nach vorn zu gehen. Und die Finnen lassen ihn. Sie ahnen in diesem Gegner Kräfte, die sie nicht kannten. Und sie müssen sich jetzt mit ihm abfinden. Der kleine, strampelnde, gelbe Mann hat die Spitze erkämpft. Und jetzt da drüben auf der Geraden scheint es, als ob die Finnen ihn angreifen wollten. Sie greifen geschlossener Front. Jetzt ist der erste Mann, Askola, neben dem Japaner. Er kämpft aber. Und während die Überrundungen weiter vor sich gehen, müssen die Finnen Zug um Zug die übrigen überholen. Drei der Finnen. Jetzt scheint es nun dem Japaner wieder geschehen zu sein. Er liegt in der Kurve neben Askola und eben wird er wieder passiert. Vielleicht haben sie nur vorgelassen, um die letzte Kraft aus den Gliedern zu ziehen. Aber er ist noch nicht geschlagen. Er bleibt an zweiter Stelle und jetzt muss er vorgehen. Isa Hollo passiert ihn, geht an zweite Stelle und auch Salminen hat jetzt fliegende Kraft genug, den kleinen Japaner zu passieren, da es in die fünfte Runde hineingeht. Da hat der Japaner wieder einmal einen Angriff auf die Finnen unternommen. Er ist gelungen, vorne liegt er wieder. Die Finnen lassen sich nicht abschlagen, was hängt hinter ihm. Dagegen gerade kam man ihm vorbei. Alle sind hier wieder auf von den Plätzen und suchen sie zu. Wieder geht ein Angriff los, der Finnen. Dieser Hollo will es jetzt wissen. Aber nein, sie müssen überrunden, halten sich noch hinten. Noch frisch sieht das Gesicht des Japaners aus, noch ist er nicht verkrampft. Noch stecken kolossale Kräfte in ihm, das haben wir gesehen, als er hier vorbeikam. Denn lang ist sein Schritt noch und federnd und noch nicht müde. Aber auch die drei Finnen halten sich dicht an ihn. Noch ist nichts entschieden in dem Kampf. Im Augenblick ist das Feld wieder durcheinander, aber noch führt mit 3 Metern. Murakoso, er drückt sogar jetzt etwas auf das Tempo dort in der Gegengraden. 2-3 Meter liegen zwischen jedem, aber nein, die Finnen sind schon wieder heran. Sie lassen ihn nicht los. Sie lassen sich jetzt führen, um im geeigneten Augenblick wieder vorzugehen. Aber drüben auf der Gegengraden ist jetzt die Spitze. Eben passierte Gebhardt, der noch sehr frisch ist und noch unüberrundet ist. Er ist der Beste von den Deutschen. Jetzt kämpfen die Finnen mit dem kleinen Japaner. Askola ist wieder nach vorn geschickt. Jetzt haben sie ihn zwischen sich. Jetzt sind sie alle drei vorbei. Dauernd nehmen sie ihn jetzt in die Zwickmühle. Er soll mürbe gemacht werden. So schieben sich diese vier immer weiter. Es wird einen ungehörten Endkampf geben. Und weit abgeschlagen ist der Nächste, der Engländer Burns, der jetzt erst vorüberkommt, den sie drüben schon auf die Zielgerade einbiegen. Dann noch Seifert, Lash und Potts. Das ist ein Kampf bewunderungswürdig, wie sich der Japaner gegen die drei großen Finnen schlägt. Nicht locker lässt er. Gerade haben sie ihn wieder überrundet. Aber schon ist er wieder hinter ihnen und schon liegt er wieder neben Salminen. Hat scheinbar die Absicht, wieder an ihm vorbeizugehen. Nein, es ist noch nicht gelungen. Aber sie können sich auch nicht lösen von ihm. Das Feld ist noch im gleichen Abstand. Die drei Finnen liegen vorn. Hinter Fuß, da geht der Japaner wieder zum Angriff vor. Salminen hat er bereits überholt in der Gegenkurve. Geht jetzt zum Angriff auf den Zweiten. Diese Hollow, die ist um Askola ist es. Aber da geht Askola, verschärft das Tempo, geht jetzt an seinem Landsmann vorbei. Und schon sind sie drüben in der Gegengraden. Müssen zum nächsten Mikrofon kommen. Wieder ist eben Gebhardt vorübergekommen, noch sehr frisch. Jetzt wird es immer flotter unter den Vier. Sie fangen schon an, kleine Zwischenspurt zu machen. Der Japaner ist ja unerhört zäh. Immer wieder schieben sich die drei nach vorn, immer weg in ihre Position. Jetzt ist der Japaner wieder Vierter, aber schon geht er wieder in der Kurve drüben außen zum Angriff vor. Er lässt sich nicht abhängen. Achtung! Stoßartig versuchen die Finnen, den Japaner zu ermüden. Aber Murakoso lässt sich nicht abschütteln. Der Erstaunlichste an diesem 10-Kilometer-Lauf, welche Reserven der Japaner hat. Jetzt! Jagen Sie! Salminen, der schnellste der Finnen, ergreift, da es in die letzte Runde hineingeht. Nur noch kurze Meter bis zur letzten Runde die Spitze. Und schon beginnt der berühmte Finnensport. Schon scheint der Japaner geschlagen. Murakoso liegt 10 Meter zurück und passt sich an die Seite. Die Finnen tragen den Endkampf unter sich aus. Noch einmal strampelt der Japaner auf. Und jetzt geht es in die letzte Runde der Entscheidung des Olympischen Kampfes entgegen. Der schnelle Lechtinen. Eben hat der Neger Albritzen 2 Meter gesprungen. Vorne liegt Salminen, Askola und Isolo. Salminen hält das Tempo. Salminen scheint das Tempo zu halten, liegt jetzt Brust an Brust mit Askola und zurück liegt Isolo. Der große Kampf oben in die Kurve schwingt heran. Die Läufergruppe der Finnen geht zum Kampf. Schon scheint Isolo abgeschlagen. Salminen zurück, Askola, maschinenartiger Rhythmus, der Schenkel auf und ab. Noch einmal greift Salminen an, in die letzte Gerade hinein, dem Schlusskampf entgegen. Salminen, Ascola, Isolo. Zielmikrofon. Hier ist das Zielmikrofon. 10.000 Meter geht ihrem Ende entgegen. Der erste Finne kommt an. Der lange Salminen, noch einmal ein Endspurt. Von Ascola. Ascola versucht, noch einmal Salminen aufzuholen. Fast auf gleicher Höhe gehen die beiden großen finnischen Langstreckenläufer ins Ziel. Und jetzt der dritte Finne, Isoholo. Und der kleine Japaner als vierter Muratoso. Große Schlacht der 10.000 Meter ist geschlagen. Die Finnen haben sich für sich entschieden. Es gab daran keinen Zweifel. Und hier sind die drei ersten. Finnische Läufergarde geht herunter von der rotbraunen Aschenbahn. Und zu ihnen gesellt sich der kleinere, tapfere Japaner Murakoso. Der vierte in diesem gigantischen Rennen. Der vierte der endlosen Strecke über 10.000 Meter. Die Finnen stehen noch aufrecht. Sie legen sich nicht hin. Sie ruhen sich nicht aus. Sie atmen schwer. Aber in ihren Gesichtern liest man die eiserne Energie. Liest man die Spannkraft und die Kraft, die sie für diesen Lauf aufgebracht haben. Die Fotografen stürzen sich auf die Finnen. Und hier stehen die drei Sieger des 10.000 Meter Laufes in der Reihenfolge, wie sie durchs Ziel gegangen sind. Salminen, Ascola und Isoholo. Finnlands Langstreckengarde hat eine entscheidende Schlacht gewonnen.